fast gleiche Art und Weise. Jeder trägt auf einmal Bart. Nach jeder Nacht erfolgt ein Tag. Welt, die ist ein Klon. Alles, alles gibt es schon.